vierzehntes Buch fünftes Kapitel von Geschichte des Agathon Teil 3. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Geschichte des Agathon Teil 3 von Christoph Martin Wieland. Vierzehntes Buch fünftes Kapitel. Absichten des Alcibiades mit der jungen Danae. Er umringt seinen Plan mit selbstgemachten Schwierigkeiten und wird in seiner eigenen Schlinge gefangen. Alcibiades, denn zu ihm müssen wir doch wieder zurückkehren, er spielt eine Hauptrolle in meiner Geschichte, und in der Tat, er war nicht gemacht, in irgendeiner Sache eine andere zu spielen. Alcibiades sah mit Vergnügen, wie seine Danae, er zählte gänzlich darauf, daß sie es sei, unter den Händen der Musen und Grazien täglich sich verschönerte. So stark der Eindruck gewesen zu sein schien, den sie in dem Arbeitssaale des Malers Aglaophon auf ihn gemacht hatte, so war gleichwohl sein Entwurf nicht eher ernsthafte und entscheidende Anfälle auf ihr Herz zu tun, bis sie unter Aspasiens Augen alles, was sie werden könnte, geworden wäre. Seinem Stolze schmeichelte kein geringerer Sieg. Die Gefälligkeit der Schönen zu Athen setzte ihn in den Stand, diesen Zeitpunkt ganz gemächlich abzuwarten. Und wenn es auch eine kleine Überwindung gekostet hätte, so hielt er sich durch das Vergnügen, ein noch so neues Herz zu beobachten und so viel Versuche, als ihm belieben könnten, damit anzustellen, reichlich entschädiget. Die junge Danae, so sehr sie ein Neuling war, unterließ doch nicht in dem Betragen ihres Liebhabers etwas wahrzunehmen, welches ihr, es mochte nun natürlich oder gekünstelt sein, von seiner Art zu lieben, nicht die vorteilhafteste Meinung gab. Sie bemerkte in seinen Augen weniger Vergnügen an ihrem Anschauen als Begierde in ihrer Seele zu lesen. Und in den Momenten, wo er mehr als gewöhnlich gerührt schien, weniger Zärtlichkeit als Feuer. Sie machte nach und nach ausfindig, dass es ihm weit mehr darum zu tun wäre, sie von der Macht seiner eignen Reizungen als von den Wirkungen der ihrigen zu überzeugen und dass diejenige, welche schwach genug wäre, sich von ihm einnehmen zu lassen, ihre gefährlichste Nebenbuhlerin in seiner Eitelkeit finden würde. Ein junges Mädchen von lebhaftem Geist und feiner Empfindung, zumal, wenn es sich vorzüglicher Reizungen bewusst zu sein glaubt, hat selbst zu viel Eitelkeit, um einem Liebhaber die seinige zu übersehen. Sie sah das Betragen des Alcibiades als eine Art von Ausforderung an und nahm so starke Entschließungen gegen ihn, als ein Mädchen von 15 Jahren nehmen kann. Aber was das gute Mädchen selbst nicht wusste und also auch dem erfahrnen und scharfsichtigern alcibiades nicht verbergen konnte war daß sie dessen ungeachtet lebhaft genug von ihm eingenommen war um nichts schöneres zu finden als seine figur nichts reizenderes als alles was er sagte oder tat sich nirgends besser zu gefallen als wo er war durch niemands beifall mehr geschmeichelt zu sein als durch den seinigen und für seinen ruhm und für den erfolg seiner unternehmungen sich so lebhaft zu interessieren daß in der tat nur eine sehr alte freundschaft oder eine sehr junge liebe die quelle davon sein konnte der vorteil welchen alcibiades dadurch über sie gewann war zu groß als daß er aspasiens aufmerksamkeit hätte entgehen können aber danae täuschte sich selbst weil die scheinbare freiheit die er ihrem herzen ließ sie sicher machte sie war gewohnt sich die liebe unter einer ganz andern gestalt vorzustellen als diejenige war in welcher sie von ihr überschlichen wurde ernsthaft tiefsinnig zerstreut unruhig in der gegenwart des geliebten traurig in seiner abwesenheit sein sich über nichts erfreuen das sich nicht auf ihn bezieht die einsamkeit suchen oder mitten in gesellschaft sich einbilden man habe bloß bäume und felsen und rieselnde quellen zu zeugen seiner empfindungen staunen ohne zu wissen was seufzen ohne zu wissen warum dies waren ihrer meinung nach die wahren symptomen der liebe und da sie von allem diesem seit ihrer bekanntschaft mit dem alcibiades nichts an sich bemerkte so ließ sie sich gar nicht einfallen das geringste mißtrauen in ihr herz zu setzen alcibiades belustigte sie seine lebhaftigkeit seine launen sein witz sein talent das lächerliche an allen leuten ausfindig zu machen und auf die feinste art zu verspotten seine geschicklichkeit in erzählungen und abschilderungen die ihm eigene gabe aus einer kleinigkeit durch die wendung die er ihr gab etwas unterhaltendes zu machen kurz alle diese eigenschaften die ihn zur lust aller leute von verstand und zum schrecken aller toren machten machten auch ihr seinen umgang angenehm. Sie gestand den Geschmack, den sie an ihm fand, aber sie konnte nicht begreifen, was der Mann so Gefährliches haben sollte, und dies war es eben, was er zu seinen Absichten vonnöten hatte. Niemand, der ihn nicht genau kannte, hätte nur vermuten können, daß er Absichten auf Danae habe. Sein einziges Bemühen schien, ihr Kurzweile zu machen, und er unterhielt sie oft stundenlang von den Mängeln anderer jungen Frauenzimmer in der Stadt, ohne daß er ein Wort von ihren eigenen Vorzügen mit einfließen ließ. Freilich sagte er ihr zuweilen sehr schmeichelhafte Dinge vor, aber dies geschah mit einem so freien, so aufgeweckten wesen, in einem so leichtsinnigen, unempfindsamen tone, daß er ihr in diesem tone die stärkste liebeserklärung hätte machen können, ohne daß sie für nötig gehalten hätte, einen augenblick ernsthaft dabei auszusehen. Durch diese Aufführung erhielt der schlaue Mann einen doppelten Vorteil. Danae gewöhnte sich, keine Vorsichtigkeit gegen ihn zu gebrauchen, und er durfte sich unter dem Vorrecht eines Freundes, eines nahen Verwandten der Aspasia, eines Mannes, den man täglich sah, allerlei kleine Freiheiten herausnehmen, welche in der Vertraulichkeit, worin sie miteinander standen, von keiner Bedeutung zu sein schienen. Unvermerkt erweiterte er seine Vorrechte, aber mit einer so guten Art, mit Beobachtung einer so feinen Gradation, daß Danae, da sie weder in ihn noch in sich selbst das mindeste Misstrauen setzte, die Veränderung nicht einmal gewahr worden wäre, wenn Aspasia, welche, ohne sich's anmerken zu lassen, beide genau beobachtete, ihr über seine Absichten und ihre Gefahr die Augen nicht geöffnet hätte. Der Gedanke, sich wie eine unbesonnene Törin fangen zu lassen, beleidigte den Stolz des jungen Mädchens. Sie wurde aufmerksamer. Sie untersuchte ihr eignes Herz und fand, daß sie fähig wäre, den bösen Mann zu lieben, wenn die Natur, die in allen andern Stücken so verschwenderisch gegen ihn gewesen war, nicht unglücklicherweise sein Herz allein verwahrloset hätte. Aber diese Entdeckung bestärkte sie nur desto mehr in dem Vorsatze, ihn dafür zu bestrafen, daß er zwischen ihr und einer Nemea keinen bessern Unterschied zu machen wußte. Aspasia, welche aus besondern Ursachen seinen Übermut gedemütiget zu sehen wünschte, unterrichtete sie, wie sie sich betragen sollte, um ihm, wenn er den glücklichen Moment gefunden zu haben glauben würde, das Fehlschlagen seiner Hoffnung desto empfindlicher zu machen. Es war Gefahr dabei, und Aspasia machte ihr kein Geheimnis daraus. Aber die Ehre, die erste zu sein, die ihr Geschlecht an dem mutwilligsten und gefährlichsten Verächter desselben rächen würde, war zu groß, um nicht alles zu wagen. Alcibiades, wenig besorgend, daß man solche Anschläge gegen ihn schmiede, rechtfertigte in kurzem die Vermutungen der klugen Aspasia. Er glaubte, seine Maßregeln aufs Schlaueste genommen zu haben. Alles schien sein Vorhaben zu begünstigen und ihm einen glücklichen Erfolg zu weissagen. Danae selbst war in einer Laune, die einem minder unternehmenden Liebhaber Mut gemacht hätte. Ihre Munterkeit grenzte an den reizenden Mutwillen, der in ihrem Alter den Gaben der Aurora und der Venus etwas so Anlockendes gibt. ihr blut schien in ihren adern zu tanzen und ihre augen versprachen alles was sie nicht zu halten entschlossen war alcibiades ein zu feiner wollüstling um durch übereilung sich des kleinsten vergnügens zu berauben das den wert seines sieges vollkommen machen konnte wollte sie durch stufenweise vorbereitungen führen in deren theorie und ausübung er niemand über sich zu haben stolz war eine von seinen regeln war daß man weniger darauf bedacht sein müsse die sinnen als die einbildungskraft einer schönen auf die man absichten habe ins spiel zu ziehen diesem grundsatze gemäß nahm er von einem diskurs des sokrates über die grenzen des schönen gelegenheit die frage aufzuwerfen wie weit die pantomimische tanzkunst in vorstellung gewisser aus der ärgerlichen chronik des olymps genommenen begebenheiten gehen dürfte er sprach über diesen gegenstand wie ein zweiter sokrates und affektierte ohne Zweifel, um Danaen zum Widerspruch zu reizen, eine Strenge, welche in dem Munde dieses weisen Mannes vielleicht ehrwürdig gewesen wäre, aber in des Alcibiades seinem lächerlich war. Eine Ariadne, die sich von dem schönen Bacchus trösten läßt, war von Sokrates selbst gebilliget worden. So weit, meinte er, möchte in Sachen dieser Art die Kunst aufs Höchste gehen dürfen. Aber eine Leda könnte, ohne Beleidigung der Grazien, nicht getanzt werden. Der Verräter kannte die schwache Seite der jungen Person, die er vor sich hatte. Danae liebte den pantomimischen Tanz bis zur Ausschweifung. Man legte ihr darin ein mehr als gewöhnliches Talent bei. Man hatte nur zu viel Ursache dazu, sagte Agathon. Und besonders erhob man ihre Delikatesse im Ausdruck der feinsten Grade und Schattierungen der Leidenschaften. Gereizt von seiner Strenge, die ihr übertrieben schien, vielleicht auch aus jugendlicher Eitelkeit eine Kunstprobe abzulegen, deren Schwierigkeiten unleugbar waren, behauptete sie, dass es nicht unmöglich wäre, den Schleier der sokratischen Grazien um die Fabel der Leda zu ziehen, ohne der Wahrheit des Ausdrucks in der Vorstellung Abbruch zu tun. Alcibiades behauptete die Unmöglichkeit so zuversichtlich, dass kein anderes Mittel ihn zu widerlegen übrig blieb als der Augenschein. Ihres Sieges gewiss unternahm sie es, Leda zu sein. Und wenn ihr Aspasia, welche bei dieser ganzen Szene eine ungesehene Zuschauerin abgab, nicht geschmeichelt hat, so führte sie aus, was sie versprochen hatte. Wenn eine Grazie an der Stelle der Leda sein oder sich einfallen lassen könnte, sie vorzustellen, so würde sie es gerade so gemacht haben, sagte Aspasia. Aber Alcibiades, wiewohl er von dem Tanze der jungen Törin und von den Reizen, die sie dabei entwickelte, ganz entzückt zu sein vorgab, wollte nicht eingestehen, daß Wahrheit in ihrem Spiel gewesen sei. Der kleine Streit, der sich darüber zwischen ihnen erhob, wurde zuletzt lebhaft genug, um seiner Meinung nach das Zeichen zu einem andern zu sein, wobei er unfehlbar den Sieg davonzutragen hoffte. Was seine junge Freundin verhinderte, dieses Stück wirklich zum Triumph ihrer Kunst zu machen, wäre bloß der Mangel an Erfahrung, meinte er. Unmöglich kann man seine Dienste mit einer bessern Art anbieten, als er tat. Und ungewarnt möchte es der neuen Leda vielleicht nicht besser als ihrem Urbild ergangen sein. Aber Aspasiens Warnungen und Unterricht und, was unstreitig ihrer Schwäche am meisten zu Hülfe kam, das Bewusstsein der heimlichen Gegenwart Aspasiens, gaben ihr eine Stärke, auf welche freilich Alcibiades nicht gerechnet hatte. Gleichwohl hatte ihr Widerstand zu viel Anlockendes, um von einem so geübten Helden, wie er war, für ernst genommen zu werden. Er verfolgte also seinen vermeintlichen Sieg. Aber da er sich's am wenigsten versah, entschlüpfte ihm die ungelehrige Leda aus den Händen. Er kannte Aspasiens Haus zu wohl, um nicht zu wissen, daß der Weg, den sie im Fliehen nahm, in ein kleines Kabinett führte, dessen Einrichtung zu den Unterweisungen, die er ihr geben wollte, noch bequemer war als der Ort, wo sie sich befanden. Dies schien ein Umstand von guter Vorbedeutung zu sein. Er hielt sich also, da er ihr nacheilte, seiner Sache wenigstens so gewiss als Apollo, da er die fliehende Daphne an das Ufer des Peneus verfolgte. Aber wie groß war seine Betroffenheit, als er sie beim Eintritt ins Kabinett in Aspasiens Arme fliegen sah, einer Person, deren Gegenwart er hier ebenso wenig erwartete, als sie ihm willkommen war. Die Sache sah einer Abrede zu ähnlich, um für einen Zufall gehalten zu werden. Und niemals vielleicht in seinem Leben hatte es ihm so viel gekostet, den Unmut, sich so unbedachtsam in seinen eigenen Schlingen gefangen zu haben, nicht ausbrechen zu lassen. Indessen war doch weiter nichts zu tun, als mit Danae einstimmig aus der ganzen Sache einen Scherz zu machen und so gut er konnte mitzulachen, da die beiden Damen über die Misslingung des Anschlags, dessen sie ihn beschuldigten, mit aller Schärfe des attischen Witzes so lange kurzweilten, bis er der ungemächlichen rolle die er dabei spielte überdrüssig sich zurückzog sehr ungewiß wie er die rache nehmen wollte die er der kleinen betrügerin und ihrer unzeitigen schutzgöttin in seinem herzen angelobte ob übrigens die schöne Aspasia wohl oder übel daran getan habe daß sie ein junges mädchen bei welchem sie die stelle einer mutter zu vertreten übernommen hatte einer gefahr aussetzte aus der es immer unmöglich war ganz unbeschädigt zu entkommen dies kann wohl keine frage sein ohne zweifel tat sie übel aber vermutlich war es gar nie in ihre gedanken gekommen aus der jungen danae etwas vollkommneres als eine zweite aspasia zu machen vielleicht sah sie auch die eindrücke welche von dieser szene in ihrer einbildung zurückbleiben könnten nicht für so bedeutend an daß sie den vorteil überwiegen sollten den ihr eine solche übung in der kunst list durch list zu vereiteln bringen würde einer kunst worin man ihrer meinung nach in Danaes Umständen und mit den Gaben, die man ihr zuschrieb, nicht anders als auf Unkosten seiner Sicherheit ein Fremdling sein konnte. Wie dem auch sein mochte, dies ist gewiß, daß Danae durch ihr gutes Benehmen in dieser Begebenheit in Aspasiens Augen unendlich viel gewann. Von dieser Zeit an begegnete sie ihr als einer Person, welcher sie alle ihre Geheimnisse vertrauen und alle ihre Kenntnisse mitteilen könnte. Du bist dazu gemacht, sagte sie ihr unter der zärtlichsten Umarmung, Aspasiens Nachfolgerin zu sein. Der Anteil, den ich daran haben werde, befriedigt meinen Stolz genug, um, ohne Neid, mich von dir sogar übertroffen zu sehen. Sie machte sich itzt mehr als jemals ein Geschäft daraus, meinen Verstand auszubilden, mich den Menschen und die Welt kennen zu lehren und besonders mich in den Geheimnissen der Kunst zu initiieren, welche einen Sokrates zu ihrem Schüler, einen Perikles zu ihrem Gemahl und sie selbst ohne andere Vorzüge als ihre Gaben und Geschicklichkeiten zur Seele der öffentlichen Angelegenheiten ihrer Zeit in Griechenland gemacht hatte. Danaes eigne Sinnesart, welche sie von dem Gedanken, jemals eine große Rolle auf dem Schauplatze der Welt zu spielen, gänzlich entfernte, erlaubte ihr nicht, sich Aspasiens Beispiel und Unterricht so vollkommen, als es diese zu wünschen schien, zunutze zu machen. Aber gleichwohl gesteht sie gern, daß sie beiden die Ausbildung ihres Geistes, die Verfeinerung ihres Geschmacks und Kenntnisse, deren Wert die Erfahrung sie erst recht schätzen lehrte, zu danken gehabt hat. Soll sie dir noch mehr gestehen, Agathon? Die Unterredungen, welche Aspasia mit mir pflog, oder wobei mir erlaubt war eine zuhörerin abzugeben schienen mir so wichtig daß ich nicht ein wort davon zu verlieren wünschte ich schrieb sie also da sie mir frisch im gedächtnisse lagen damals heimlich auf und ich brachte nach und nach eine sammlung von diskursen dieser außerordentlichen frau zusammen die ich immer für meinen größten schatz angesehen habe dieser schatz ist wie du vermuten kannst noch in meinen händen es war eine zeit da ich sie als geheimnisse ansah die ich so standhaft als eine pythagoräerin die ihrigen vor ungeweihten augen verwahrte aber außerdem daß die absichten die ich hierbei haben konnte nicht mehr stattfinden warum sollte ich sie vor einem freunde wie agathon verbergen wollen du sollst sie also sehen agathon und ich bin gewiß daß ich dem andenken meiner freundin der vollkommensten sterblichen die jemals den ruhm unsers geschlechts an dem eurigen gerochen hat keine größere ehre erzeigen kann. Ende von 14. Buch, 5. Kapitel.